Hallo, hier Welle Erdball, wir dort. Der Rundfunk, eine Tribüne der Zeit. Sensationen! Das Alltägliche, das Leben des Herrn Schmidt, das Leben in dieser Zeit von Erich Kästner und Edmund Nick.